Ich begrüße Sie bei einer erneuten Ausgabe von Hender TV am Neujahrstag. Mein Name ist Frank TOP und ich werde Ihnen die neuesten Nachrichten in Bezug auf Taiwan und die China-Politik näher bringen. China strebt eine Einverleibung Taiwans an. Taiwans Präsident Tsai Ing-wen hat dem Systemgegner China zu einer friedlichen Koexistenz hingegen aufgerufen. Wir hoffen, dass beide Seiten so bald wie möglich wieder einen gesunden und ungeregelten Austausch aufnehmen, sagte sie am Montag in ihrer Neujahrsansprache. So wolle Taiwan Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog herstellen. Taiwans einzige Wahl in der Zukunft ist, die Demokratie aufrechtzuerhalten und den Frieden zu wahren, sagte die Politikerin der Demokratischen Fortschrittspartei, DPP. China will aber eine Einverleibung mit allen Machtmitteln gewährleisten. So auch Xi Jinping, der von einer Ein-China-Politik spricht. Das Verhältnis ist angespannt. Die Kommunistische Partei sieht die demokratisch regierte Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern als Teil ihres Territoriums an. Tsai Ing-wen tritt ab der nächsten Wahl am 13. Januar 2024 nicht bei der Parlamentswahl zur neuen Amtszeit an. Sie tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl an. Ja, der Wahlausgang könnte natürlich maßgeblich darüber entscheiden, wie sich der Weg dann auch weiterzieht. Da könnten auch China-freundliche Parteien an die Macht gelangen, die einen friedvollen, koexistenziellen Übergang sehen. Das ist aber wahrscheinlich nicht zu erwarten. Zu erwarten wäre wieder ein Kurs pro USA, wo sich auch schon in früherer Vergangenheit beide Vertreter jeweils Tsai Ing-wen und die frühere Mehrheitsführerin des US-Senats Nancy Pelosi getroffen haben, wo sie beiderseitig einen Austausch vollführt haben und die chinesische Aggression in China verurteilt hatten. USA sicherte bereits seine Unterstützung in dieser Hinsicht an. Zu. Taiwan will eine Rekordsumme von 17,74 Milliarden Euro in den Verteidigungshaushalt stecken. Die Chinesen hatten von Problemen gesprochen, auch in der Hinsicht, dass ihre Bildungspolitik und institutionelle Politik im Hinblick auf den Immobiliensektor leidet. Der Immobiliensektor im Vergleich zu anderen Ländern leidet stark, da Evergrande und andere staatliche und auch privatstaatliche Immobilienfinanzierer von einer Flaute sprechen. Das hängt mit Liquiditätsengpässen zusammen und es stehen Ausfälle an. Einige Firmen hatten eine harte Zeit, sagte Xi Jinping laut offizieller englischer Übersetzung seiner Neujahrsansprache. Er ging auf Probleme in der Bevölkerung ein, sodass er ihren Weg mit harten Gegenwind zu spüren zu bekommen hätten und die Menschen in Schwierigkeiten lebten, schwer einen Job zu finden hätten und das Minimum an Lebensstandards zu erreichen. So Xi Jinping in der chinesischen Medienausgabe. Er forderte tiefgreifende Reformen in Bildung, Wissenschaft, Technologie. Man muss sagen, China ist jetzt abgeschnitten vom Chipmarkt, wo Taiwan als Chiphersteller und Chiplieferant für die USA eine wichtige Vorreiterstellung spielt. Und um die wirtschaftliche Erholung in China zu konsolidieren und intensivieren, braucht eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung einherzugehen. So Xi Jinping. Das heißt auch, mit anderen Worten, Taiwan müsste sich auf eine härtere Gangart konzentrieren. So auch sehe man die Schwäche Chinas nach den harten Lockdowns in dem heute veröffentlichten oder beziehungsweise in früherer Zukunft veröffentlichten Einkaufsmanagerpreisindex ist dem PMI für das verarbeitende Gewerbe eine wichtige Kennzahl, die im Dezember von 49,4 Punkten, als im November geschrumpft ist, auf 49 glatte Punkte und damit unter die 50er-Marke, die zwischen Wachstum und Schrumpfung unterscheidet, fiel. Das war der dritte Monat, der mit Rückgängen einherging und der schwächste Wert seit Juni 2023. Ja, das ist es im Hinblick auf die China-Politik in der näheren Zukunft. Ich verbleibe mit den besten Grüßen am Neujahrstag. Mein Name ist Frank T.O.P. Ich verweise Sie auf unser Programm. In der nächsten Zukunft können Sie wieder einschalten und zuhören. Sie können uns MP3-Snippets und journalistische Beiträge schicken, die wir verwerten. Zusammen können wir viel erreichen. Sie können mit uns natürlich auch werben. Machen Sie es gut und mit besten Grüßen. Auf Wiedersehen.